Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich im Museum zu nah vor einem Bild stehe, dann piepst es und das ist außerordentlich auffällig. Es wäre mir also völlig unmöglich, das Bild einfach einzupacken, ohne dass es irgendjemand merkt. Und darum frage ich mich immer wieder, wie kann ein millionenteures Skizzenbuch von Pablo Picasso aus einer abgeschlossenen Vitrine verschwinden unter mysteriösen Umständen, wie es heißt. Aber es ist passiert im Pariser Picasso-Museum. Gestern Morgen wurde das Fehlen dieses Skizzenbuches entdeckt. Ich begrüße unseren Korrespondenten Burkhard Birke. Schönen guten Tag, Herr Birke. Bonjour nach Berlin. Weiß man jetzt schon Näheres? Nun, scheibchenweise sickern die Umstände dieses doch spektakulären Raubes an die Öffentlichkeit. Gestern hatte ja das Kulturministerium nur kurz das Verschwinden praktisch bekannt gegeben. Sie haben es erwähnt, Ende des Vormittags gestern war das Verschwinden bemerkt worden. Dienstags ist allerdings normalerweise das Picasso-Museum im Pariser Viertel Marais geschlossen, war gestern allerdings ausnahmsweise geöffnet auf Einladung für die Einwohner des Viertels. Und man vermutet nun, dass dieses Buch, das sich in einer Vitrine befand, in der ersten Etage, und zwar im Raum 9, dass dies dort entwendet worden ist. Das Mysteriöse an der ganzen Geschichte ist, dass es an der Vitrine keine Spuren von Gewaltanwendung gibt. Diese Vitrine war allerdings nicht mit einem Schloss versehen oder verriegelt, sondern kann nur mit Spezialwerkzeug geöffnet werden. Von daher gesehen vermutet man ja schon fast einen Insider-Job. Jedenfalls Fakt ist, dieses 16 auf 24 Zentimeter große, rot lackierte Skizzenbuch mit 33 Skizzen des großen Pablo Picasso aus der Zeit zwischen 1917 bis 1924 ist verschwunden und jetzt geht die Suche natürlich fieberhaft los. In welche Richtung wird denn dann eigentlich ermittelt? Ich meine, durchsucht man jetzt die Bewohner, die da zu der Zeit im Museum waren? Das wäre ein bisschen aufwendig, das ganze Marais jetzt durchzusuchen und dort zu gucken. Nein, man vermutet, dass es natürlich ein Insider- oder ein Auftragsjob sein könnte. Erste Variante wird natürlich dazu führen, dass man das ganze Museumspersonal ein bisschen mehr unter der Lupe nimmt und deren Verwandtschaft vielleicht. Auftragsjob würde natürlich die Ermittlungen der zwei Sondereinheiten, die damit befasst sind, sehr erschweren, weil das hieße ja, dass jemand ganz spezifisch dieses Buch haben wollte und das wird ja dann auch nicht auf den freien Markt geworfen. Und genau dann hätten es eben die Ermittler schwer, über Strohmänner zu versuchen, eben das zu erstehen und dann eben die Täter ausfindig zu machen. Ja, denn so einfach lässt sich sowas natürlich nicht verkaufen. In so einem Fall ist das was anderes. Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Museum? Nun, sehr schlecht. Das Picasso-Museum im Hotel Salé in der Rue de Torigny im Marais wird nämlich gerade im Moment auch renoviert. Zur Verbesserung der Sicherheit. Man hat deshalb auch einige der 200 Gemälde und auch der zahlreichen Skulpturen, die dort normalerweise in der Dauerausstellung sind, immer wieder verliehen, um Geld zu bekommen, um diese ganzen neuen Maßnahmen eben zu finanzieren. Und zudem findet gerade parallel noch eine andere Ausstellung statt, nämlich von Daniel Büren mit dem Titel La Coupure, der Bruch. Und dieser Bruch ist im Prinzip ein Riesenspiegel und der läuft auch durch den Saal, wo die Vitrine war, wo das Buch entwendet wurde. Dieser Spiegel hat natürlich auch die Aufsicht erschwert, also ein Grund mehr hier zu vermuten, dass es hier einfach sehr viele Nachlässigkeiten auf der Sicherheitsseite gab. Das heißt, es wird jetzt auch an die Direktion des Museums mit schweren Vorwürfen herangegangen? In der Tat, die werden sich da einiges anhören müssen, aber wie gesagt, man hat ja schon die Arbeiten zur Renovierung, zur Verbesserung der Sicherheit in Angriff genommen und hofft natürlich, dass sowas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Erinnern sich an ähnliche Diebstähle in Paris? Nun, der Erbin von Picasso sind zwei Gemälde abhanden gekommen oder gestohlen worden, die wurden aber dann wieder entdeckt, als sie ein halbes Jahr später auf dem freien Markt verkauft werden sollten, das war 2007 und in Nizza sind auch im Jahre 2007 eben vier Gemälde aus einem Museum entwendet worden. Unser Korrespondent Burkhard Birke zum Raub des Picasso-Skizzenbuches. Ich danke Ihnen, Herr Birke. Das war's vom Radiofeuilleton am Vormittag. Einen Tipp habe ich noch für Freunde unserer Wurfsendungen, dieser Mini-Hörspiele im Deutschlandradio Kultur. Schlagen Sie nach im Internet unter www.dradio.de/Wurfsendung. Da können Sie zum Beispiel all diese Hörspiele noch einmal hören. Weiter geht's hier nach den Nachrichten mit der Ortszeit und Thorsten Japs. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, private Krankenversicherungen können gezwungen werden, zum Basistarif Kunden aufzunehmen. Das ist eins seiner Themen. Katrin Heise und Martin Böttcher wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.